ein Wort der Wahrheit stehet fest und wird mich nicht betrügen, weil es die Gläubigen nicht fallen noch verderben lässt. Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet, so fasst mein Herz es sich und lässet sich begnügen an Gottes Vater treu und huld und hat Geduld.